Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 5. 1787 bis September 1788. Januar 1787. Auf Initiative seines Generalkontrolleurs der Finanzen, des Vicomte de Calonne, hat erstmals seit 1626 der König im Januar eine Notabelnversammlung einberufen, um Adel und Kirche zum Verzicht auf ihre Steuerfreiheit zu bewegen. Die Versammlung lehnt das rundweg ab und Calonne wird auf Druck des Adels und der Königin entlassen und nach Lothringen verbannt. Im Juni 1787 heiraten Antoinette Gabrielle Charpentier und Georges-Jacques Danton. Sie ist 27, Georges-Jacques 28 Jahre alt. Während sie geduldig darauf gewartet hat, dass ihr Vater und ihr Verlobter sich einigen, hat sie Schokolade und Sahne für sich entdeckt. Antoinette Gabrielle Charpentier. Vor Gottes Angesicht nehme ich, Georges-Jacques Danton, dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trage diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Georges-Jacques Danton. Vor Gottes Angesicht nehme ich, Antoinette Gabrielle Charpentier, dich als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Amen. Amen. Jetzt wird alles gut, Horsch. Mein Leben liegt vor mir. Und ich würde es nicht anders haben wollen, selbst wenn ich Königin werden könnte. Wochen später. Sie hat natürlich keine Ahnung von meinen Schulden. Ich wollte es ihr sagen, aber sie ist schwanger. Offenbar von der Hochzeitsnacht. Die Schwangerschaft steht ihr gut. Ihre Haut schimmert, ihr Haar wird kräftiger. Sie ist üppig, opulent, fast exotisch und oft außer Atem. Maître Danton! Ja? Dürfte ich Sie einen Augenblick aufhalten? Sie stehen vor dem Gerichtsgebäude. Danton wendet sich um. Héros de Seychelles. Richter, mein Mann. Außerordentlich aristokratisch, außerordentlich reich. Ich wollte Ihnen meine Glückwünsche zu Ihrem neuen Amt als königlicher Rat aussprechen. Hm. Sie haben sehr gut gesprochen. Das kann man wohl sagen. Na, hallo. Sie hatte ich gar nicht gesehen, Maître de Moulin. Natürlich haben Sie das. Sie hätten mich nur lieber nicht gesehen. Nein. Was glauben Sie, Danton, was jetzt passieren wird, nachdem Louis sich eine Abfuhr geholt hat und das Parlament in die Provinz nach Troyes verbannt worden ist? Der König braucht Geld. Das adlige Parlament hat entschieden, dass ihm nur die Generalstände eine Zuwendung gewähren können. Sie begrüßen den Sieg des Parlaments? Ach, ich begrüße gar nichts. Ich persönlich bin der Ansicht, dass der König recht daran täte, die Generalstände einzuberufen. Ja. Alle sollten mitreden können. Aber ich befürchte, dass einige der Adligen, die sich dafür einsetzen, die Generalstände nur nutzen wollen, um die Macht des Königs einzuschränken und ihre eigene zu vergrößern. Das sehe ich auch so. Und sie sollten ja nun Bescheid wissen. Angeblich gehören sie dem engeren Kreis der Königin an. Ja, es stimmt, dass mir Ihre Majestät das Privileg gewährt, ihr an ihrem gepflegten Kartentisch Geld abzunehmen. Aber es gibt am Hof zahlreiche Männer, die guten Willens sind. Was mich erstaunt, ist diese seltsame, unter schlichten Gemütern verbreitete Vorstellung, dass das Parlament, nur weil es sich dem König widersetzt, die also, Interessen des Volkes... Ich sehe es gern, wenn sich diese Leute untereinander zerstreiten. Denn je mehr sie das tun, desto schneller wird alles zusammenbrechen und desto schneller wird die Republik kommen. Wenn ich zwischenzeitlich Partei ergreife, dann nur, um den Konflikt voranzutreiben. Ihr Standpunkt ist wirklich ausgefallen. Um nicht zu sagen, gefährlich. Nun, es wird nicht so weitergehen wie bisher. Und ich werde froh darüber sein. Ist Ihnen langweilig? Kann sein, dass das der Grund ist. Wobei man ja doch irgendwie lieber, erhaben wäre. Man möchte doch gern der Ansicht sein, dass es im Interesse Frankreichs Veränderungen geben sollte. Und nicht nur deshalb, weil man selbst gerade nichts zu tun hat. Ach ja, die Bürde von Reichtum und Adelsrang. Maître Danton und mir kommen gleich die Tränen. Ich wusste schon immer, dass Sie empfindsame Seelen sind. Sie entschuldigen mich. Ich muss nach Versailles zum Souper. Auf Wiedersehen, Danton. Auf Wiedersehen. Sie haben kürzlich geheiratet, nicht wahr? Ja. Grüßen Sie bitte Ihre Frau. Oh, vielen Dank. Man zieht Erkundigungen über dich ein, Jean-Jacques. Der Hof. Die überprüfen, ob du ihnen nützlich sein könntest. Ja. Sie werden dir einen Posten anbieten, Jean-Jacques, dich zum Funktionär machen. Wenn du ihr Geld nimmst, wirst du so enden wie Claude Duplessis. Claude ging es nicht schlecht, bis du in sein Leben getreten bist. Im Café du Foix, im Palais Royal, steht ein Mann auf einem Stuhl und singt ein Lied. Ne bougez pas, bergère, ma mère et moi demain, nous irons chez ton père, lui demander ta main. Jean-Jacques! Hey, Jean-Jacques! Wie geht es dir, Jean-Jacques? Du weißt nicht, woher du mich kennst, stimmt's? Ja. Himmel nochmal, was bist du gewachsen? Gewachsen? Ach, der Preisträger! Eben dieser, Fabre de Clontier. Ja, Fabre. Ihr ergebenster Diener. Du hast meinen Rat beherzigt. Was? Bist du Anwalt geworden? Oh ja, ich bin Anwalt. Entweder du bist erfolgreich oder du lebst über deine Verhältnisse. Ja, oder du erpresst einen Schneider. Ja, alles zusammen. Außerdem siehst du verheiratet aus. Oh nein, das könnte meinen Ruf ruinieren. Und noch etwas? Du wirst fett. La tâche? Ja, nein, nein. Darf ich? Natürlich, bitte. Ja, wo waren Sie denn in der Zwischenzeit? Was haben Sie so getrieben? Ich war in erster Linie auf Tournee und habe Stücke geschrieben. Und Lieder. Oh. Ja. Ja, alle singen dieses Lied. Es ist von mir. Hier, die Freikarten sind für Aurora im Théâtre des Italiens. Es ist eine Tragödie in vielfacher Hinsicht. Leider wenig Publikum. Odette, die Flasche Wein bitte. Wenn Sie weiterkommen wollen, so sollten Sie es mit etwas mehr Speichelleckerei gegenüber dem Hof probieren. Mich verkaufen? Nein. Ich lebe gerne gut, das gebe ich zu. Und ich habe auch nichts dagegen, schnelles Geld zu verdienen. Aber es gibt Grenzen. Wie lange ist das her, Jean-Jacques? 10 Jahre? Ja? Noch länger? Man sagt das so dahin, wir werden uns wieder begegnen, ohne recht daran zu glauben. Zurzeit. Zurzeit finden überall die richtigen Leute zusammen. Danke. Man erkennt Danke. Sie. So, als hätten Sie ein Kreuz auf der Stirn. Gerade eben haben wir Ero getroffen. Ero ist Richter am Parlament. Ja, genau. Ich konnte Ero nie leiden. Aber jetzt habe ich so ein Gefühl. Ein ganz anderes Gefühl. Wieder besseres Wissen. Aber... Ja, es ist nun mal so. Angeblich hält er sich für einen großen Redner. Ero steht stundenlang allein vor dem Spiegel und spricht zu sich selbst. Wobei ich mich frage, wie das irgendwer wissen kann, wenn er dabei alleine ist. Naja, allein bis auf die Dienerschaft. Die Adligen halten ihre Diener nicht für Menschen. Deshalb leben sie ihre kleinen Schwächen bedenkenlos vor ihnen aus. Wofür übt er denn? Für die Generalstände? Ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten am Tage des Zorns des Herrn. Was? Es steht alles bei Ezekiel, wisst ihr. Mhm. Na ja. Wenn man es sich im Hebräischen anschaut, ist es ganz unmissverständlich. Auch wird weder Gesetz bei den Priestern noch Rat bei den Alten mehr sein. Genau. Der König wird betrübt sein und die Fürsten werden in Entsetzen gekleidet sein. Und das werden sie ganz bestimmt. Und zwar ziemlich bald, wenn sie so weitermachen wie bisher. Ja, darauf trinken wir. Sie sollten etwas leiser reden, sonst haben wir ja bald die Polizei als Publikum. Es ist kein Vergehen, die Heilige Schrift zu zitieren. Ganz egal, in welchem Zusammenhang. Wer sind Sie eigentlich? Camille Desmoulins. Sie können auf mich zählen. Fabre, ermutige ihn nicht auch noch. Ermutigung ist wirklich das Letzte, was Camille braucht. Er stiftet Unruhe, weil er gar nicht anders kann. Er denkt an die Zerstörung der Außenwelt wegen der Zerstörung in seinem Innern. Paris, im Haus Duplessis. Nicht zu handeln hat seine eigenen subtilen Vorzüge. Doch jetzt ist es an der Zeit, ein wenig nachzuhelfen. Ich, Lucille Duplessis, habe mich entschieden, ich werde Maître Camille Desmoulins heiraten. Hochsommer. Brienne, der Generalkontrolleur der Finanzen, nimmt bei der Stadt Paris einen Kredit in Höhe von 12 Millionen Livres auf. Vor dem Gerichtsgebäude kommt es zu einer Demonstration. Es gibt einen Toten, vielleicht sogar zwei. Camille Desmoulins und Jean-Paul Marat sind unter den Verletzten. In Arras geht Maximilien de Robespierre mutlos und verbissen ins neue Jahr 1788. Er liegt mit der örtlichen Justiz über Kreuz. Er hat kein Geld. Er hat den Literaturzirkel aufgegeben, weil er die Poesie zunehmend als nebensächlich empfindet. Wir gehen nie aus und nie besucht uns jemand. Weil ich von den Selbstgefälligen, den Pöstchenjägern und Schönrednern genug habe. Ich ertrage ihr Geschwätz nicht mehr. Du stößt mit deinen Ansichten alle vor den Kopf. Politische Ansichten, lieber Bruder, kann man nicht abspalten von den Menschen, die sie vertreten. Wer das tut, dem ist es nicht ernst mit der Politik. Ach, dir fehlt eine Frau. Du solltest heiraten, Maximilian. Tante Ulalies Stieftochter, Anaïs. Sie ist hübsch und sie mag dich. Was spricht dagegen? Warum es noch aufschieben? Weil es sein kann, dass nächstes Jahr die Generalstände einberufen werden. Und wer weiß? Wer weiß? Vielleicht gehe ich weg. Von wem sind die ganzen Sachen? Maman hat uns ein Weihnachtspaket geschickt. Es sind so viele Wickeltücher dabei, das reicht für 7 Säuglinge. Sie schreibt, sie hätten sich schon bestens in ihrem neuen Haus eingelebt. Sie vermissen das Café, aber nicht den Schlamm der Pariser Straßen und den Lärm. Sie fühlen sich 10 Jahre jünger. Wir sollen sie bald besuchen kommen. Denn? Wann denn? Wann soll ich denn nach Fontenay-sous-Bois fahren? Ich bin königlicher Rat. Ich vertrete sämtliche Rechtsfälle der Steuerbehörde, arbeite Tag und Nacht. Und trotzdem kommt nicht genug Geld ins Haus. Ich würde auch gern wie deine Eltern ein Stück Land kaufen, aber wir haben nicht das Geld dazu. Und zerreißen kann ich mich auch nicht. Wir sind alle sehr stolz auf dich, Georges. Im Théâtre des Variétés sagt der Portier zu Camille: Sie kommen zu spät, mein Guter. Beeilen Sie sich. Er ist in Mörderlaune. Ja. Er wird sie in Stücke reißen. Im Inneren des Theaters herrscht ein feindseliges, verhangenes Dunkel. Ein paar trübsinnige Tänzerinnen hüpfen herum und versuchen, sich warm zu halten. Fabre d'Églantine steht vor der Bühne und der Sängerin, die gerade Probe gesungen hat. Tut mir leid, Herzchen, nichts zu machen. Womit hast du deine Kehle malträtiert? Brauchst du seit neuestem Pfeife? Dann steck mich in den Chor, Fabre. Bitte. Ja, tut mir leid, geht nicht. Du krächzt, als hättest du Rauchvergiftung. Kein bisschen leid tut es dir. Camille, komm her. Was ist denn los? Alle sind heute Morgen so schlechter Laune. Ich habe vorhin Collot d'Herbois getroffen. Weißt du, was er gesagt hat? Ich wünsche mir, und das soll der letzte und glühendste meiner Wünsche sein, ich wünsche mir den letzten König an den Gedärmen des letzten Priesters aufgeknüpft zu sehen. Hör mir bloß auf mit diesem Schwachkopf, mit diesem Stümper und Plagiator. Bei dir hätte ich nichts dagegen, wenn du dich als Stückeschreiber versuchen würdest, weil du als Anwalt so kläglich versagst. Danton meint, ich sollte mich auch mal als Pamphletist versuchen. Prosa statt Lyrik. Also ich finde, mein lieber Camille, du und ich sollten uns für ein Projekt zusammentun. Ich würde gern bei einer gewaltsamen, blutigen Revolution mitmachen, glaube ich. Irgendetwas, womit ich meinen Vater blamieren könnte. Also ich dachte eher an etwas Kurzfristiges, etwas, das vielleicht sogar Geld bringt. Camille verzieht sich in den Schatten. Die Sängerin kommt zu ihm herüber und lässt sich in einen Sitz fallen. Kennen wir uns? Ein bewundernswert direkter Ansatz. Ich bin Anne Théroigne. Können Sie vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Mit ihm reden, ihn in bessere Laune versetzen? Ach nein, vergessen Sie es. Er hat recht, meine Stimme ist hin. Ach, jetzt weiß ich nicht, was ich noch tun soll. Was haben Sie denn sonst so gemacht? Meistens mit einem Marquis geschlafen. Oh. Als Camille in der Rue Condé ankommt, ist Claude Duplessis unerwarteterweise schon zu Hause. Sie kennen die Antwort. Sie lautet, nein, niemals. Hören Sie zu, Claude. In 5 Jahren ist von diesem ganzen Spuk nichts mehr übrig. Es wird keine Finanzbeamten mehr geben, keine Adligen. Die Leute werden heiraten dürfen, wen sie wollen. Es wird keine Monarchie geben, keine Parlament. Und Sie, Claude, Sie können mir nicht mehr vorschreiben, was ich darf und was nicht. Annette Duplessis sitzt wie erstarrt in ihrem Sessel. Lucille, bleib sitzen! Ich lass nicht zu, dass du dich gegen die Autorität deines Vaters auflehnst. Du hältst das für Autorität? Nur, dass ihr es wisst. Ich will ein anderes Leben als das, das ihr euch für mich ausgedacht habt. Camille, ich habe Todesangst vor der Normalität. Ich habe Todesangst davor, mich zu langweilen. Ach Gott! Seine Fingerspitzen streifen ihren Handrücken. Sie sind eisig. Dann dreht er sich auf dem Absatz um. Der Sohn der Dantons ist ein kräftiges Kind mit bräunlicher Haut, einem dichten dunklen Haarschopf und den Augen seines Vaters ein erstaunlich helles Blau. Gabrielle ist zufrieden mit sich. Sie will den Kleinen selbst stillen, anstatt ihn zu einer Amme zu geben. Vor 10 Jahren wäre das undenkbar gewesen bei einer Frau in deiner Stellung. Einer Anwaltsgattin. Vielleicht ändern sich manche Dinge ja auch zum Besseren, Maman. Ach. Mai 1788. Der König hat die Abschaffung der adligen Parlamente verkündet. Einige ihrer Mitglieder stehen unter Arrest. Die Staatseinnahmen betragen 503 Millionen, die Ausgaben 629 Millionen. Am Quartalstag ziehen die Dantons um in eine Wohnung im 1. Stock, Ecke Rue de Cordelier, Cour du Commerce. Einen kostspieligen Geschmack hatte Georges Jacques. Ja, die Kanzlei läuft wohl recht gut. Mein Herz, ich habe dich immer zu Gehorsam erzogen, aber nicht zur Schwachsinnigkeit. Gabrielle fragt ihren Mann. Georges? Mhm. Sind wir verschuldet? Lass das meine Sorge sein, ja? Als Danton am nächsten Tag nach Hause kommt, lässt er an der Tür einer Frau den Vortritt, die ein 9- oder 10-jähriges Mädchen an der Hand führt. Bitte. Danke. Ich bin Madame Gély. Wir sind die Nachbarn, die in der Wohnung über Ihnen wohnen. Mein Mann Antoine ist Justizbeamter am Châtelet. Vielleicht kennen Sie ihn ja. Ja, ja, ich kenne Ihren Mann. Und das Kind? Ihr erstes? Ja, das ist Louise. Ja, ich hab nur das eine. Nein, Louise, keine Flansch ziehen. Oder willst du, dass dein Gesicht so bleibt? Bitte sagen Sie Madame Danton doch, wenn sie irgendwelche Hilfe braucht, soll sie unbedingt Bescheid sagen, ja? Ja. Wenige Tage später. Jemand ist an der Tür. Und weil Catherine, das neue Hausmädchen, den schreienden Säugling wiegt, öffnet Gabrielle selbst. Darf ich für 5 Minuten hereinkommen? Vor ihr steht eine junge Frau, die sie nicht kennt. Was kann ich für Sie tun? Ich weiß, das klingt komisch, aber es kann gut sein, dass die Dienstboten Anweisungen haben, mir zu folgen. Gabrielle gibt die Tür frei. Die junge Frau tritt ein. Sie nimmt ihren breitkrempigen Hut ab, schüttelt das dunkle Haar. Ihre eng anliegende blaue Leinenjacke hebt die Wespentaille und die biegsame Figur hervor. Nehmen Sie Platz. Sie sind Lucille? Ja. Ich bin gekommen, weil alles so furchtbar ist und ich unbedingt mit jemandem reden muss. Und Camille hat mir so viel von Ihnen erzählt. Er hat mir gesagt, wie nett und mitfühlend Sie sind. Ja, Madame? Bring uns eine Limonade, ja? Ja. Warm heute, nicht wahr? Ja. Also, Mademoiselle Duplessis, haben Sie sich mit Ihren Eltern überworfen? Mein Vater geht durchs Haus und sagt, gilt das Machtwort deines Vaters denn gar nichts mehr? Und? Gilt es nichts? Ich glaube an das Recht, gegen Machtworte aufzubegehren, wenn sie irregeleitet sind. Was sagt Ihre Mutter dazu? Sie ist jetzt meistens ziemlich stumm. Sie weiß, dass ich Briefe bekomme. Sie tut so, als würde sie es nicht merken. Ich lasse sie herumliegen, damit sie sie liest. Ich hätte mich nie gegen meine Eltern aufgelehnt. Oder sie hintergangen. Dann finden Sie nicht, dass eine Frau selbst darüber bestimmen sollte, wen sie heiratet? Doch. In vernünftigem Rahmen. Und Maître de Moulin zu heiraten, ist nicht vernünftig. Die Sache ist nur die, Madame Danton. Ich liebe ihn. Da wäre ich nicht so sicher. Meine Mutter, die eine sehr erfahrene Frau ist, würde von Vernarrtheit sprechen. Wie schön. Eine Mutter mit so viel Erfahrung. Ganz wie meine. Meine Mutter hat mir beigebracht, nie die Freunde meines Mannes zu kritisieren, aber... Die Limonade, bitte sehr. Danke, Katrin. Danke. Aber? Sie wissen, dass er kein Geld hat. Oh, Geld habe ich selber. Aber er kann doch nicht einfach von Ihrem Geld leben. Viele Männer leben vom Geld einer Frau. Das ist völlig passabel. Und diese Sache mit Ihrer Mutter? Ja? Dass Ihre Mutter und er möglicherweise... Ja? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich auch nicht. Es gibt Ausdrücke dafür, aber ich fühle mich heute Morgen nicht sonderlich robust. Sie müssen die Wahrheit darüber herausfinden. Meine Mutter spricht nicht mit mir. Ich könnte Camille fragen. Aber warum soll ich es darauf anlegen, belogen zu werden? Also verdränge ich es. Ich betrachte die Sache als erledigt. Verstehen Sie? Ich denke den ganzen Tag an ihn. Ich träume von ihm. Das kann mir keiner vorwerfen. Ich schreibe Briefe an ihn und zerreiße sie wieder. Ich male mir aus, wie ich ihm zufällig auf der Straße begegne. Lucille bricht ab, hebt die Hand und streicht sich eine nicht existente Haarsträhne aus der Stirn. Das ist Besessenheit, diese Parodie einer Geste. Lucille fühlt ihre Hand emporwandern, sieht die Gebärde im Spiegel. Sehr evokativ. Monsieur ist schon da. Gabrielle springt auf, Danton kommt herein. Georges! Vor dem Gericht hat sich ein Mob versammelt. Also komme ich heim. Oh, Lucille, da du mir aufgetragen hast, meine liebste Gabrielle, mich von Unruhen fernzuhalten. Camille spricht noch mit Legendre. Er wird gleich hier sein. Legendre, liebe Lucille, ist unser Metzger. Als Camille erscheint, steht Lucille geschmeidig von ihrem Stuhl auf, geht ihm entgegen und küsst ihn auf den Mund. Lucille. Sie beobachtet sich dabei im Spiegel, sich und auch ihn. Gabrielle sieht von ihrem Mann zu Lucille. Dieses eine Mal hat er nicht gelogen, nicht übertrieben. Er hat gesagt, dass Lucille schön ist und es stimmt. All dies dauert nur eine Sekunde. Camille lächelt. Meine sämtlichen Verfehlungen werden mir vergeben, wenn ich nur ernsthaft verliebt in Lucille bin. Vielleicht bin ich ja wirklich ernsthaft verliebt. Denn welches andere Wort gibt es für das hingerissene Unglück auf Lucilles Gesicht, das mein eigenes Gesicht doch gewisslich widerspiegelt? Was hat sie in diesen Zustand versetzt? Es müssen meine Briefe sein. Versuch es mit Prosa. Mag mein Leben auch lächerlich und stümperhaft sein. Anlass zum Schmunzeln und sonst nichts. Solange nur meine Prosa elegant und herzlos ist und Heulen und Zähneklappern auslöst. Ich wünschte, er würde verschwinden, damit ich ihn mir wieder herbeiträumen kann. Aber wie soll ich solch einen Wunsch äußern, ohne für wahnsinnig gehalten zu werden? Camille derweil entwirft im Geiste den Anfangs- und Schlusssatz eines politischen Pamphlets. Aber seine Augen lassen ihr Gesicht nicht los. Da er extrem kurzsichtig ist, gibt dies seinem Blick eine Intensität, von der ihr die Knie weich werden. Das ist also die junge Dame, die ihr Elternhaus auf den Kopf stellt und Diener und Geistliche zum Meineid verleitet. Sagen Sie, meine Liebe, kennen Sie zufällig die Komödien des englischen Dramatikers Sheridan? Nein. Ja, ich dachte nur, falls Sie der Meinung sind, dass das Leben die Kunst imitieren sollte. Wenn es das Leben imitiert, ist mir das schon aufregend genug. Oh, schon so spät! Daheim werden Sie mich umbringen! Sie wirft eine Kusshand in die Runde, greift sich ihren Federhut und läuft hinaus ins Treppenhaus. Abends in ihrem Bett denkt sie... Dieser große, hässliche Mann. Da habe ich anscheinend eine Eroberung gemacht. Am 8. August beraumt der König die Versammlung der Generalstände an, für den 1. Mai 1789. Eine Woche später macht der Präsident des Finanzrates Brienne die Entdeckung, dass sich in der Staatskasse noch Mittel für genau einen Vierteltag befinden. Er setzt sämtliche Zahlungen von Regierungsseite aus. Frankreich ist bankrott. Seine Majestät geht weiterhin auf die Jagd, Und wenn er nichts schießt, hält er diese Tatsache in seinem Tagebuch fest. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Nichts, nichts, nichts. In den Cafés der Stadt geht das Gerücht, dass der König sich, wenn er nicht jagen kann, auf den Schlossdächern herumtreibt und die Katzen der Hofdamen abschießt. Brienne wird des Amtes enthoben. 26. August 1788. Die erste Amtshandlung des neuen Generalkontrolleurs der Finanzen, des Schweizer Bankiers Jacques Necker, besteht darin, über ein Darlehen aus dem Ausland zu verhandeln. Die Parlamente werden wieder eingesetzt. Der Brotpreis steigt um 2 Sous. Am 29. August brennt eine aufgebrachte Volksmenge die Schilderhäuschen auf dem Pont Neuf nieder. Der König bringt das Geld auf, um Truppen in die Stadt zu verlegen. Die Soldaten eröffnen das Feuer auf eine 600-köpfige Menge. 8 Menschen werden getötet, eine unbekannte Anzahl verletzt. Monsieur de Barentin wird Justizminister und Großsiegelbewahrer. Das Volk verbrennt auf der Place de Grève eine Strohpuppe nach dem Bild seines Vorgängers, Chrétien François de Lamoignon. Unter Begleitung von Gejohle und Geschrei, dem Zischen und Krachen von Feuerwerkskörpern und dem betrunkenen Grölen untätiger Gardisten, die nun dauerhaft in der Hauptstadt stationiert sind und an solchen Spektakeln großen Spaß haben. Georges, ja? Meine allerherzlichsten Glückwünsche. Wozu denn, Gabrielle? Ich habe gehört, dass du in die Regierung sollst. Barentin hat dir den Posten eines Staatssekretärs angeboten. Diese Regierung hält kein Jahr durch. So? Sie taugt mir nicht, Gabrielle. Ich habe abgelehnt. Sobald in Arras bekannt wird, dass es Wahlen geben soll, beginnt Maximilien Robespierre, seine Angelegenheiten zu ordnen. Sie wären undankbares Gesindel, wenn sie dich nicht wählen. Nach allem, was du für die Armen getan hast. Du verdienst es. Es ist kein Preis, den man verliehen bekommt, Charlotte. Du hast so hart gearbeitet, alles unbezahlt, ohne Geld, ohne Schuldschrift. Und sag jetzt nicht, dass dir das nichts ausmacht. Niemand ist dazu verpflichtet, ein Heiliger zu sein. Meine Schwester Charlotte hat ihre ganz eigene Art, mich zurechtzustutzen. Mit dem Familienmesser. Hübsche, saubere Schnitte. Ich weiß, was du denkst, Max. Du glaubst nicht, dass du nach einem halben Jahr oder einem ganzen aus Versailles zurückkommen wirst. Du glaubst, es wird dein Leben verändern. Soll es eine Revolution geben, nur damit du dich freust?